طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Bevor ich mit der Sira weitermache, möchte ich auf eine Sache beantworten. Und zwar wurde ich gefragt, wir haben mal gesprochen über die Heirat des Propheten sallallahu alaihi wasallam mit Khadija radiallahu anha bint Khuwaylid. Und da haben wir gesprochen über das Alter von Khadija radiallahu anha, wie alt sie gewesen ist, als sie den Propheten sallallahu alaihi wasallam geheiratet hat. Und da habe ich darauf hingewiesen, dass es verschiedene Ansichten unter den Historikern gibt. Die bekannte unter den Leuten ist, dass sie 40 Jahre alt gewesen ist, radiallahu anha. Und es gibt aber auch andere Ansichten, dass sie 28 Jahre alt gewesen ist und auch anderes. Ja? Und ich habe darauf hingewiesen, dass das Alter nicht authentisch überliefert worden ist. Wir wissen einfach nicht ganz genau. Man kann es schätzen. Man kann es schätzen, da muss man sich aber ganz schön viel Mühe machen noch dazu, damit man in etwa abwägen kann. Weil es gibt ja Daten, die gesichert sind und Daten, die weniger gesichert sind. Und wenn man das macht, dann könnte man vielleicht darauf hinkommen, wie alt sie ungefähr gewesen sein musste. Aber ich wollte darauf hinweisen, dass die Überlieferungen, auf denen man sich stützt, diesbezüglich, sind nicht haltbar. Ja? Und auch wenn das jetzt vielleicht für manche Leute nicht interessant ist, aber weil die Frage gestellt worden ist, habe ich gedacht, dann beantworte ich die auch wenigstens ein bisschen detaillierter. Und zwar, überliefert ist unter anderem, dass sie 28 Jahre alt geworden ist. Und das findet man in einem Buch von, das nennt man At-Tabaqat, von Ibn Sa'd, rahimahullahu ta'ala. Er berichtet in diesem Buch mit seiner Überlieferungskette bis Abdullah ibn Abbas. Das hört sich alles wunderbar an, weil Abdullah ibn Abbas ist ein Freund des Propheten sallallahu alaihi wasallam, sogar sein Cousin. Und nur das Problem ist, dass der Überlieferer Ibn Sa'd, der ist gestorben im Jahr 230 und der hat niemals Abdullah ibn Abbas getroffen, logischerweise. Es geht einfach nicht. Gut, ne? Sondern dazwischen sind ziemlich genau 3 Personen. 3 Personen zwischen ihm und Abdullah ibn Abbas. Und jetzt, was die Überlieferung angeht, ist es jetzt wichtig zu untersuchen, wer sind diese Personen, die uns diese Nachricht überbracht haben über Abdullah ibn Abbas. Und da finden wir schnell heraus, dass der direkte Überlieferer, und zwar Hisham ibn Muhammad ibn Sa'ib, ist eine Person, die kritisiert worden ist und von einigen Gelehrten als da'if eingestuft worden ist und sogar manche sind noch strenger in dem Urteil über ihn gewesen. Und Ad-Darqutni rahimahullah ta'ala hat sogar zu ihm gesagt Matruk, das heißt, dass er ihm sogar das Lügen zum Vorwurf gemacht worden ist. Und sein Vater, der Muhammad ibn Sa'ib, bei ihm ist es liebe Geschwister, noch schlimmer der Fall. Und zwar sagte Ibn al-Jawzi, rahimahullah ta'ala, dass er, zu den großen Erfindern gehörte. Nur, was ist mit Erfindern gewesen? Erfinder von Hadithen. Ja? Das heißt, er gehörte zu den großen Lügnern, sagt er über ihn. Ja? Das heißt, direkt hat man ihm das Lügen vorgeworfen. Insofern ist diese Überlieferung mehr als schwach. Mehr als schwach, absolut unbrauchbar und man kann sich nicht darauf stützen, um das Alter von Khadija radiallahu anha festzulegen. Ebenso, die zweite Sache, die überliefert worden ist, ist, dass sie radiallahu anha 40 Jahre alt gewesen ist. Und diese Überlieferung wird uns überliefert von Al-Waqidi. Al-Waqidi ist einer der größten Gelehrten gewesen über die Sira und die Geschehnisse und die damals Sachen. Also ist einer der größten Historiker gewesen. Allerdings ist eben das Gleiche für ihn gilt. Die Hadith-Gelehrten sind sich darüber einig, dass dieser Mann absolut unvertrauenswürdig ist. Es mag zwar sein, dass was er sagt wahr ist, aber ihm wurde auch das Lügen zum Vorwurf gemacht. Insofern sind seine Überlieferungen, wenn sie nur von ihm überliefert werden, sind sie absolut uninteressant und auch also zum Wegschmeißen. Ja? Also mehr oder weniger zum Wegschmeißen. Auch manche Gelehrte, die sagen, dass man ihn schon auf einiges braucht von dem, was er sagt, allerdings nur zum Lückenfüllen, aber wir können nicht davon ausgehen, dass seine Überlieferung hier authentisch ist. Das dritte ist in Al-Mustadrak von Al-Hakim. Al-Mustadrak von Al-Hakim ist ein Hadith-Sammlungsbuch, das abzukürzen. Überliefert er, rahimahullah, über Muhammad ibn Ishaq. Muhammad ibn Ishaq ist derjenige, der Älteste, den wir kennen, der eine Sira geschrieben hat. Nur seine Sira ist uns nicht überliefert worden komplett, sondern über andere Personen. Und zwar ist die Älteste, die wir haben, von Ibn Hisham. Überliefert die Sira von Ibn Ishaq über eine Person und diese Person wiederum über Ibn Ishaq, rahimahullah ta'ala. Und Ibn Ishaq, er selbst, ist gestorben im Jahr 150. Ist gestorben im Jahr 150 und er berichtet, dass eben Khadija radiallahu anha 28 Jahre alt gewesen ist, als sie den Propheten sallallahu alaihi wasallam geheiratet. Und diese Überlieferung ist also, man sagt auf Arabisch, auf Hadithisch, sagt man Mu'dal, weil zwischen ihm und irgendeinem Sahabi, der dieses Ereignis miterlebt haben könnte, sind mehr als eine Person hintereinander, die fehlen. Und insofern ist diese Überlieferung auch unbrauchbar, wenn es darum geht, das Alter von Khadija radiallahu anha zu bestätigen, zu beweisen. Manche Gelehrte versuchen jetzt eben, wie gesagt, durch Überlegung, durch andere Überlieferungen auf ein etwaiges Alter zu kommen. Und manche sagen eben, die Wahrscheinlichkeit, dass sie 40 Jahre alt gewesen ist, ist sehr gering, weil eine Frau in der Regel vor dem 50. Lebensalter schon ihre Wechseljahre bekommt und deswegen keine Kinder mehr bekommen kann. Und sie hat aber Khadija radiallahu anha den Propheten sallallahu alaihi wasallam 6 Kinder geboren. 6 Kinder. Ja? Und die 6 Kinder sind eben Al-Qasim und Abdullah, Zainab, Kulthum, Ruqayya und Fatima. Ja? Und wie wir gesagt haben, die 6, die Jungs von denen, die sind alle schon gestorben, bevor der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Offenbarung bekommen hat. Und die Frauen oder die Mädchen haben alhamdulillah alle gelebt und haben auch den Islam alle angenommen, aber sie haben ihn nicht überlebt, sallallahu alaihi wasallam, außer Fatima radiallahu anha. Ja? Und manche Historiker sagen eben, die Wahrscheinlichkeit, dass Khadija im Alter von 40 ihn geheiratet hat und danach noch 6 Kinder bekommen hat, ist gering. Und bevorzugen deswegen die Version der 28 Jahre. Insofern, ich will nur damit sagen, dass es nicht gesichert ist. Es ist nicht wichtig, aber es ist wichtig, dass man darauf achtet, was man den Leuten erzählt, damit man eben vertrauenswürdig ist. Ja? Weil wenn jemand mir erzählt, es ist sicher, dass sie so und so wie alt war, ja warum? Weil es bekannt ist. Nee, es ist auch unter den Christen ist es bekannt, dass Jesus gekreuzigt worden ist, alayhi salam. Ja? Ist aber Quatsch, das stimmt einfach nicht. Ja? Und deswegen kann es unter den Muslimen bekannt sein, aber das ist einfach nicht wahr. Ja? Weil die wahrscheinlich dort hat man damals hat man auch keine Geburtsurkunden gehabt und deswegen kann es ruhig mal sein, dass es ein Jahr mehr oder weniger war. Das ist nicht so genau zu sehen. Wichtig gekümmert haben sich die Leute um das Datum erst, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam da war. Ja, da war es für sie besonders wichtig und deswegen wissen wir auch nicht ganz genau, wann er geboren war. Wir haben gesagt, wahrscheinlichsten erst ist, dass er im gleichen Jahr geboren worden ist, wo eben diese das Ereignis mit dem Elefanten her geschehen ist, ja, mit Abraha und seinen Leuten, aber hundertprozentig kann das keiner sagen, weil in der Zeit hat das noch keinen interessiert, dass Muhammad ibn Abdullah geboren war. Da wusste er gar nicht, wer das ist. Ja. Deswegen, liebe Geschwister, muss man ein bisschen, sagt man, ein bisschen aufpassen, was man eben erzählt. Wallahu a'lam. Das ist, was ich euch dazu sagen wollte. Und jetzt ist, glaube ich, die Isha-Zeit eingetroffen. Deswegen hören wir den Adhan und dann machen wir bis zur Iqama inshallah weiter.